Den Menschen entging natürlich nicht, dass die Wolfshunde die ganze Zeit um ihr Lager streunten. Aber solange die Tiere ihren Platz in der Rangfolge kannten und nicht bissen, störte es niemanden. Und irgendwann merkten die Menschen, dass die Wolfshunde sogar ganz nützlich sein konnten. Zum Beispiel nachts, wenn alle schliefen und ein Säbelzahntiger vorbeikam, auf der Suche nach einem kleinen Snack. Der Säbelzahntiger schlich sich vollkommen lautlos heran. Er war ja eine Katze. Kein Mensch hörte ihn, wie auch bei all dem Geschnarche. Doch zum Glück witterten die Wolfshunde im nahen Wald die Gefahr und fingen wie wild an zu bellen. Die Menschen sprangen aus ihren Betten und verjagten den Säbelzahntiger mit Steinen und brennenden Stöcken. Natürlich waren sie den Wolfshunden sehr dankbar. Irgendwann trauten sich die Wolfshunde schließlich aus dem Wald und legten sich neben die Menschen ans Lagerfeuer. Wir wissen nicht, wie genau sich das abspielte, aber wir können es uns in etwa vorstellen. Hast du jemals einen ausgesetzten Hundewelpen gesehen und deine Eltern gefragt, ob du ihn mit nach Hause nehmen darfst? So ähnlich könnte es vor zehntausenden Jahren auch gewesen sein. Eine Gruppe von Jägern und Sammlern stieß im Wald auf ein paar Wolfswelpen und ein tierliebes Kind hatte Mitleid mit ihnen. »Schaut mal, wie süß«, rief das Kind. »Wenn wir sie aufziehen, werden sie groß und stark und können uns nützlich sein.« Die Welpen waren wirklich schnucklig, mit flauschigem Fell und großen, traurigen Hundeaugen. Selbst die Erwachsenen waren hin und weg. Also nahmen sie die Kleinen mit und fütterten sie mit Essensresten. Nachts schliefen die Fellknäule zusammengerollt neben den Menschen und wärmten sie. Sie wuchsen heran und einige von ihnen wurden riesig, ruhelos und gefährlich. Zum Glück zog es sie zu ihren wilden Artgenossen in den Wald und sie verließen das Lager. Doch den ruhigeren, gemütlicheren Vertretern gefiel es bei den Menschen und sie blieben. Sie warnten sie vor allen möglichen Gefahren und begleiteten sie auf die Jagd, wo sie Kaninchen oder Rehen hinterherhetzten. Einige Jahre später, als die gemütlichen Wolfshunde selbst Welpen hatten, wiederholte sich das Ganze. Die wilderen Exemplare verließen die Truppe, die ruhigeren blieben. Und so wurden die Wolfshunde mit jeder Generation sanfter und zahmer. Wenn sich ihr Lieblingsmensch näherte, wedelten sie sogar mit dem Schwanz. Sie ließen sich neben dem Lagerfeuer nieder und sahen den Menschen beim Essen zu. Hin und wieder schoben sie vorsichtig ihre Schnauze vor, um einen kleinen Happen abzubekommen. Und so wurden aus den Wolfshunden langsam Hunde. Dass sich die Hunde den Menschen schon vor so langer Zeit angeschlossen haben, erklärt viel über sie. Schimpansen, Elefanten, Delfine und selbst Schweine sind viel klüger als Hunde. Aber diese sind einfach unschlagbar darin, die Gefühle und Wünsche von uns Menschen zu verstehen. Manchmal gelingt ihnen das sogar besser als unseren Mitmenschen. Wenn du traurig bist, kann es sein, dass deine Lehrerin es gar nicht merkt und deine Schwester es nicht ernst nimmt. Mit deinem Hund passiert dir das nicht. Der spürt sofort, was los ist.